Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 9. Juli 1800. Nach einem Werke wie der Wallenstein waren auch meine Forderungen an dich immer höher gestiegen, und zu einem so reichen, vielumfassenden Gemälde konnte Maria Stuart den Stoff nicht darbieten. Desto größer war dein Verdienst in der Behandlung, und mit inniger Freude entdecke ich immer mehr, welche neue Fortschritte du in der dramatischen Kunst gemacht hast, je genauer ich dies Werk betrachte. Du näherst dich hier mehr der Manier der Alten, eine Handlung darzustellen. Es gibt keinen Helden in deinem Stück, selbst die Hauptpersonen sind nicht idealisiert und keine ihrer Schwächen und gehässigen Seiten verborgen, an denen sie in der Geschichte kenntlich sind. Talbot ist der einzige, den wir ehren und lieben, aber er bleibt immer eine Nebenfigur und vertritt gleichsam die Stelle des griechischen Chors. Wie sehr ist es dir gleichwohl gelungen, jene hohe Rührung hervorzubringen, die der echten Tragödie eigentümlich ist. Der Vorteil ist mir recht einleuchtend geworden, wenn die Handlung das Herrschende in dem dramatischen Produkte ist. Alles vereinigt sich dadurch in einen einzigen Brennpunkt. Die Charakterdarstellung verliert dabei gar nicht, aber jeder Charakter erscheint durch seinen Anteil an der Handlung des Stücks. Hier gelang es dir sogar, den Hauptzug des damaligen Zeitalters, den Kampf der Hierarchie mit ihren abtrünnigen Untertanen an das Schicksal Mariens anzuknüpfen. In der Darstellung erkenne ich deine kräftigste Manier, selbst das Jugendliche der Räuber in einigen Szenen Mortimers. Für eine glücklich gelöste Aufgabe halte ich besonders die 7. Szene des 5. Akts. Und ich muss Minna und Dora das Zeugnis geben, dass keine dadurch gestört worden ist. Es ist kein Grund vorhanden, religiöse Gegenstände vom Gebiete der dramatischen Kunst auszuschließen, und dass man so etwas auf dem Theater nicht verträgt, beweist bloß die noch herrschenden, unwürdigen Begriffe von der Schauspielkunst. Solange diese aber noch dauern, ist es recht, eine solche Szene für das Theater abzuändern. Was irgendjemand heilig ist, hat man jetzt doppelt zu schonen, da es für so wenige Menschen irgendetwas Heiliges gibt. Der Dialog ist einfacher und weniger geschmückt als in deinen früheren Produkten, ohne dabei an Gehalt zu verlieren. Die Jamben werden immer fließender und die geänderte Versart im Anfange des 3. Akts macht eine treffliche Wirkung. Nächstens gehe ich mehr ins Einzelne. Ich habe das Werk jetzt erst 2-mal gelesen und nun will ich alles nachlesen, was von der Geschichte der Elisabeth und Maria das Wichtigste ist, um zu sehen, wie du die historischen Personen behandelt hast. Es gibt ein englisches Stück über diesen Stoff von Banks, das ich besitze. Ich konnte mir nicht versagen, es anzusehen, fand es aber erbärmlich. Er hat Norfolks Liebe und Hinrichtung besonders ausführlich behandelt. Uns in Lauchstädt zu sehen, könnte mich sehr tentieren. Schreib nur die Zeit, wann du dort eintreffen könntest. Die Leipziger Gesellschaft scheint Goethe doch fast zu streng zu richten. Christ und Ochsenheimer Auch Bösenberg, Schirmer und Opitz in einigen Rollen und die Hartwig und Schmelka sind nicht ohne Talent, dass oft Misstöne vorkommen und dass es dem ganzen Spiel an Rhythmus fehlt, gebe ich zu. Vielleicht ist es bei der Gesellschaft in Weimar dahin gebracht worden, dass man weniger Störungen zu besorgen hat, die in einem solchen Werke besonders peinlich sein würden. Auch begreife ich, wie sehr die Haltung des Ganzen auch bei mittelmäßigen Talenten der Einzelnen gewonnen haben muss, wenn die Gesellschaft von einem Geiste geleitet wird. Die Leipziger Gesellschaft dagegen ist in einem anarchischen Zustande. Jeder spielt, wie es ihm gut dünkt. Aber dies freie Spiel der Einzelnen, besonders Christs und Ochsenheimers, gibt mir einen eigenen Genuss, bei dem ich manche Fehler übersehe. Selbst bei der besten Aufführung wird die Fantasie des Lesers beschränkt. Er sieht bestimmte Gestalten, die das nicht erreichen, was er sich unter den Idealen des Dichters dachte. Dafür verlange ich Entschädigung durch das eigene Talent des Schauspielers. Er soll das Werk des Dichters uns nicht bloß rein wiedergeben, sondern, weil er es nicht vermeiden kann, ihm etwas zu nehmen, soll er auch von dem Seinen etwas hinzutun. So soll der Musiker nicht bloß deklamieren, was der Dichter gesagt hat. Er soll durch sein eigenes Organ Gedanken aussprechen, die der Dichter nur ahnen ließ. Auch du, glaub ich, würdest es nicht bereuen, eine Vorstellung der Maria in Leipzig zu sehen, wenn du dich darauf einschränktest, etwa Christ als Talbot und Ochsenheimer als Burley zu sehen. Minna und Dora und Gessler sind sehr dankbar für den Genuss, den du ihnen gewährst. Deine Erlaubnis zum Kopieren wird sogleich benutzt werden, ohne dass das Werk aus meinem Hause kommt. Alle unsere Freunde haben sich dazu erboten. Dein Körner.